Ich war eine Gummimatze und eben Gummi. In mein Jo Gummi zu mir zieli zu zieh Gummimatze. Wo ein Gummioli lehet, in der Gummi zu mir. In mein Jo Gummi nehmi zieli zu lieh Gummimatze. Oh yeah! Gummi, Gummimatze. Gummi, Gummimatze. Ich war eine Gummimatze und eben Gummi. In mein Jo Gummi zu mir zieh ich zu zieh Gummimatze. Oh, ein Gummioli lehet, in der Gummi zu mir. In mein Jo Gummi nehm ich zieh ich zu lieh Gummimatze. Oh yeah! Gummi, Gummi, Gummi, Gummi, Matze. In bei Joker Gummi, Matze, Gerda, Baran. Gerda, Tanz, Roll, Maratina, Tep, Party, Pop. In bei Joker Gummi, Tommy, Tizzi, Balikoni, und Mambo, Chodo. Back in der Gerda, Mar, ich tanz, Roll, Party, Pop. Ich war eine Gummi, Matze. Gummi, Matze. Ich war ein Gummi-Matze und eben Gummi. In mein Jo Gummi zu mir zieh ich zu zieh Gummi-Matze. Oh, ein Gummi-Oli lehet, in der Gummi zu mir. In mein Jo Gummi nehm ich zieh ich zu lieh Gummi-Matze. Ich war ein Gummi-Matze und eben Gummi. In mein Jo Gummi zu mir zieh ich zu zieh Gummi-Matze. Oh, ein Gummi-Oli lehet, in der Gummi zu mir. In mein Jo Gummi nehm ich zieh ich zu lieh Gummi-Matze. Oh yeah! Bye.